Da erhielt Jakob Kunde von den Äußerungen der Söhne Labans, die da sagten: Jakob hat alles, was unserem Vater gehörte, an sich gebracht und seinen ganzen jetzigen Reichtum von dem Besitz unseres Vaters gewonnen. Zugleich merkte Jakob an Labans Gesichtsausdruck wohl, dass er gegen ihn nicht mehr so gesinnt war wie früher. Da sagte der Herr zu Jakob: Kehre in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft zurück. Ich will mit dir sein. Da sandte Jakob hin, ließ Rahel und Lea auf das Feld zu seiner Herde hinausrufen und sagte zu ihnen: Ich sehe es dem Gesicht eures Vaters an, dass er gegen mich nicht mehr so gesinnt ist wie früher, während doch der Gott meines Vaters mit mir gewesen ist. Ihr selbst wisst, dass ich eurem Vater mit meiner ganzen Kraft gedient habe. Doch euer Vater hat mich betrogen und mir den Lohn schon 10-mal abgeändert. Aber Gott hat ihm nicht vergönnt, mir Schaden zuzufügen. So oft er sagte: Die gesprenkelten Tiere sollen dein Lohn sein, so warf die ganze Herde gesprenkelte Lämmer. Und so oft er sagte: Die gestreiften Tiere sollen dein Lohn sein, so warf die ganze Herde gestreifte Lämmer. So hat Gott eurem Vater den Viehbesitz genommen und ihn mir gegeben. In der Brunstzeit des Kleinviehs nämlich hob ich meine Augen auf und sah im Traum, wie die Böcke, welche das Kleinvieh belegten, gestreift, gesprenkelt und getüpfelt waren. Aber der Engel Gottes sagte im Traum zu mir: Jakob. Ich antwortete: Hier bin ich. Da sagte er: Heb doch deine Augen auf und sieh. Alle Böcke, die das Kleinvieh belegen, sind gestreift, gesprenkelt und getüpfelt. Denn ich habe alles gesehen, was Laban dir angetan hat. Ich bin der Gott von Bethel, wo du einen Denkstein gesalbt und wo du mir ein Gelübde getan hast. Mach dich jetzt auf, verlass dieses Land und kehre in dein Heimatland zurück. Da antworteten ihm Rahel und Lea mit den Worten: Haben wir etwa noch ein Teil und Erbe im Hause unseres Vaters? Gelten wir ihm nicht als Fremde? Er hat uns ja verkauft und den Erlös für uns längst verzehrt. Denn der ganze Reichtum, den Gott unserem Vater entzogen hat, gehört uns und unseren Kindern. Tue also nun alles, was Gott dir geboten hat. Da machte Jakob sich auf, setzte seine Kinder und Frauen auf die Kamele und nahm das sämtliche Vieh, das ihm gehörte, und all sein Hab und Gut mit, das er in Nordmesopotamien erworben hatte, um sich zu seinem Vater Isaak nach dem Lande Kanaan zu begeben. Während aber Laban hingegangen war, seine Schafe zu scheren, entwandte Rahel das Bild des Hausgottes ihres Vaters. Und auch Jakob täuschte den Aramäer Laban, insofern er ihm nichts davon mitteilte, dass er sich heimlich entfernen wollte. Er entfloh also mit allem, was ihm gehörte, und machte sich auf den Weg. Er setzte über den Euphrat und schlug die Richtung nach dem Berglande Gilead ein. Erst 3 Tage später erfuhr Laban, dass Jakob entflohen sei. Da nahm er seine Stammesgenossen mit sich, verfolgte ihn 7 Tage Reisen weit und holte ihn im Berglande Gilead ein. Aber Gott erschien ihm, dem Aramäer Laban, nachts im Traum und sagte zu ihm: Hüte dich wohl, mit Jakob anders als freundlich zu reden. Als nun Laban den Jakob eingeholt hatte, Jakob hatte aber sein Zelt auf dem Berge aufgeschlagen, während Laban sich mit seinen Stammesgenossen auf dem Gebirge Gilead gelagert hatte, da sagte Laban zu Jakob: Warum hast du es unternommen, mich zu täuschen, und hast meine Töchter wie Kriegsgefangene entführt? Warum bist du heimlich entflohen und hast mich hintergangen und mir nichts davon gesagt? Ich hätte dir sonst mit Sang und Klang, mit Paukenschall und Saitenspiel das Geleit gegeben. Und hast mir nicht einmal verstattet, meine Enkel und Töchter zu küssen. Ja, du hast töricht gehandelt. Es stände nun wohl in meiner Macht, euch übel mitzuspielen. Aber der Gott eures Vaters hat in der vergangenen Nacht zu mir gesagt: Hüte dich ja davor, mit Jakob anders als freundlich zu reden. Nun gut, Du bist von mir weggegangen, weil du so starke Sehnsucht nach dem Hause deines Vaters hattest. Aber warum hast du mir meinen Hausgott gestohlen? Da antwortete Jakob dem Laban: Ich bin geflohen, weil ich mich fürchtete, denn ich dachte, du würdest mir deine Töchter entreißen. Bei wem du aber dein Götterbild findest, der soll nicht am Leben bleiben. Durchsuche in Gegenwart unserer Stammesgenossen alles, was ich bei mir habe, und nimm das an dich, was dir gehört. Jakob wusste nämlich nicht, dass Rahel das Götterbild in Wand hatte. Da ging Laban in Jakobs Zelt und in Leas Zelt und in das Zelt der beiden Mägde, fand aber nichts. Aus dem Zelte der Lea ging er dann in das Zelt der Rahel. Diese hatte aber das Götterbild genommen und es in die Kamelsänfte gelegt und sich darauf gesetzt. Laban durchsuchte nun das ganze Zelt, fand aber nichts. Da sagte sie zu ihrem Vater: »O Herr, sei nicht ungehalten darüber, dass ich vor dir nicht aufstehen kann. Ich bin eben unwohl nach der Frauenweise.« So fand er denn trotz seines Suchens das Götterbild nicht. Nunmehr geriet Jakob in Zorn und machte Laban laute Vorwürfe mit den Worten: »Was habe ich nun verbrochen, was verschuldet, dass du mich so hitzig verfolgt hast? Du hast nun all meinen Hausrat durchstöbert. Was hast du denn von deinem gesamten Hausrat gefunden? Leg es hierher vor meine und deine Stammesgenossen. Sie sollen entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. 20 Jahre bin ich jetzt bei dir gewesen. Deine Mutterschafe und Ziegen haben nie fehlgeworfen. Und von den Böcken deines Kleinviehs habe ich keinen gegessen. Wenn ein Stück Vieh von wilden Tieren zerrissen war, habe ich es nicht zu dir gebracht. Nein, ich habe es selbst ersetzen müssen. Von mir selbst hast du es gefordert, mochte es bei Tag oder bei Nacht geraubt sein. So ging es mir. Bei Tag kam ich vor Hitze um und nachts vor Frost, und kein Schlaf kam in meine Augen. Jetzt sind es 20 Jahre, dass ich dir in deinem Hause gedient habe. 14 Jahre um deine beiden Töchter und 6 Jahre bei deinem Vieh, und 10-mal hast du meinen Lohn abgeändert. Wenn ich der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams, den auch Isaak verehrt, auf meiner Seite gestanden hätte, ja, dann hättest du mich jetzt mit leeren Händen ziehen lassen. Aber Gott hat mein Elend und die mühselige Arbeit meiner Hände angesehen und in vergangener Nacht sein Urteil abgegeben.« Da gab Laban dem Jakob zur Antwort: »Die Töchter sind meine Töchter und die Kinder sind meine Kinder. Das Vieh ist mein Vieh und alles, was du hier siehst, gehört mir. Aber was könnte ich heute noch für diese meine Töchter tun oder für ihre Kinder, die sie geboren haben? So komm denn, lass uns einen Vertrag miteinander schließen. Der soll zum Zeugnis zwischen mir und dir dienen.« Hierauf nahm Jakob einen Stein und richtete ihn als Denkstein auf. Dann sagte er zu seinen Stammesgenossen: »Lest Steine zusammen!« Da holten sie Steine und machten einen Haufen davon, dann hielten sie dort auf dem Steinhaufen ein Mahl. Und Laban nannte ihn Jegasahatuda, das heißt auf Aramäisch Hause des Zeugnisses. Jakob aber nannte ihn Galet, das heißt auf Hebräisch ein als Zeuge dienender Haufe. Darauf sagte Laban: »Dieser Steinhaufe sei heute ein Zeuge zwischen mir und dir.« Darum nannte er ihn Galet, und den Denkstein, den er aufgerichtet hatte, nannte er Mizpah, das heißt Warte oder Wache, indem er sagte: »Der Herr sei Wächter zwischen mir und dir, wenn wir einander aus den Augen gekommen sind. Wenn du dann meine Töchter schlecht behandelst oder noch andere Weiber zu meinen Töchtern hinzunimmst, wenn dann auch kein Mensch bei uns sein sollte, bedenke wohl, Gott ist Zeuge zwischen mir und dir.« Weiter sagte Laban zu Jakob: »Siehe, der Steinhaufe hier und der Denkstein, den ich zwischen mir und dir errichtet habe, Dieser Steinhaufe soll ein Zeuge und der Denkstein ein Zeugnis sein, dass weder ich über diesen Steinhaufen zu dir hinausgehen darf, noch du über diesen Steinhaufen und diesen Denkstein zu mir in böser Absicht hinausgehen darfst. Der Gott Abrahams und der Gott Nahors soll Richter zwischen uns sein, der Gott je ihres Stammvaters. Als dann Jakob bei dem Gott, den sein Vater Isaak verehrte, geschworen hatte, brachte er ein Schlachtopfer auf dem Berge dar und lud seine Stammesgenossen zur Teilnahme am Mahl ein. So hielten sie denn das Mahl und übernachteten auf dem Berge. Am andern Morgen früh küßte Laban seine Enkel und Töchter und nahm Abschied von ihnen. Dann brach er auf und kehrte an seinen Wohnsitz zurück. Als nun auch Jakob seines Weges zog, begegneten ihm Engel Gottes. Sobald Jakob sie erblickte, sagte er: »Hier ist das Heerlager Gottes!« Darum nannte er jenen Ort Mahanaim, das heißt zwei Lager, Doppellager. Hierauf sandte Jakob Boten voraus an seinen Bruder Esau nach der Landschaft Seir ins Gebirge der Edomiter und gab ihnen folgenden Auftrag: »So sollt ihr zu meinem Herrn, zu Esau, sagen: Dein Knecht Jakob lässt dir Folgendes melden. Ich habe bei Laban als Fremdling gelebt und mich bis jetzt dort aufgehalten. Ich habe mir dort Rinder und Esel, Kleinvieh, Knechte und Mägde erworben und sende nun Boten, um es meinem Herrn zu melden, damit ich Gnade in deinen Augen finde.« Die Boten kehrten dann zu Jakob zurück mit der Meldung: »Wir sind zu deinem Bruder Esau gekommen, und er zieht dir auch schon in Begleitung von 400 Mann entgegen.« Da geriet Jakob in große Furcht, und es wurde ihm Angst. Er teilte daher die Leute, die er bei sich hatte, und ebenso das Kleinvieh sowie die Rinder und Kamele in zwei Heere, denn er dachte: »Wenn Esau das eine Heer überfällt und niederschlägt, so wird doch das andere Heer entrinnen können.« Dann betete Jakob: »Gott meines Ahnherrn Abraham und meines Vaters Isaak, Herr, der du zu mir gesagt hast: Kehre in dein Vaterland und zu deiner Verwandtschaft zurück, ich will dir Gutes tun. Ich bin zu gering für all die Gnadengaben und all die Treue, die du deinem Knechte erwiesen hast. Denn nur mit meinem Wanderstabe bin ich einst über diesen Jordan gezogen und bin nun zu zwei Heeren geworden. Ach, errette mich aus der Hand meines Bruders, aus der Hand Esaus, denn ich bin in Furcht vor ihm, dass er kommt und uns erschlägt, die Mütter samt den Kindern. Du hast mir doch verheißen: Gewiss, ich will dir Gutes tun und deine Nachkommen so zahlreich werden lassen wie der Sand am Meer, den man vor Menge nicht zählen kann.« Er blieb dann in jener Nacht dort und wählte aus dem Vieh, das ihm gerade zur Hand war, ein Geschenk für seinen Bruder Esau aus, nämlich 200 Ziegen und 20 Böcke, 200 Mutterschafe und 20 Widder, 30 säugende Kamele mit ihren Fühlen, 40 junge Kühe und 10 junge Stiere, 20 Eselinnen und 10 Eselfühlen. Er übergab sie seinen Knechten, jede Herde besonders, und befahl seinen Knechten: »Zieht vor mir her und lasst einen Abstand zwischen den einzelnen Herden.« Dann gab er dem Ersten folgende Weisung: »Wenn mein Bruder Esau dir begegnet und dich fragt: Wem gehörst du und wohin willst du und wem gehören die Tiere, die du da treibst? So antworte: Sie gehören deinem Knechte Jakob. Es ist ein Geschenk, das er meinem Herrn Esau sendet. Er selbst kommt gleich hinter uns her.« Dieselbe Weisung gab er auch dem Zweiten und dem Dritten und allen anderen, welche die Herden trieben, nämlich: »Ganz ebenso sollt ihr zu Esau sagen, wenn ihr ihm begegnet, nämlich: Dein Knecht Jakob kommt selbst gleich hinter uns her.« Er dachte nämlich: »Ich will ihn durch das Geschenk versöhnen, das mir vorauszieht. Erst dann will ich ihm vor die Augen treten. Vielleicht nimmt er mich dann freundlich an.« So zog also das Geschenk vor ihm her, während er selbst in jener Nacht im Lager blieb. Er stand aber noch in derselben Nacht auf, nahm seine beiden Frauen und seine beiden Leibmägde samt seinen 11 Söhnen und überschritt die Furt des Jabok. Er nahm sie also und ließ sie den Fluss überschreiten. Und als er dann alles, was ihm gehörte, hinübergebracht hatte, blieb er allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm bis zum Aufgang der Morgenröte. Als dieser nun sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, gab er ihm einen Schlag auf das Hüftgelenk. Dadurch wurde Jakobs Hüftgelenk während seines Ringens mit ihm verrenkt. Da sagte jener: »Lass mich los, denn die Morgenröte ist schon heraufgezogen.« Jakob aber antwortete: »Ich lasse dich nicht los, ehe du mich gesegnet hast.« Da fragte jener ihn: »Wie heißt du?« Er antwortete: »Jakob.« Da sagte er: »Du sollst hinfort nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, das heißt Gotteskämpfer, denn du hast mit Gott und mit den Menschen gekämpft und bist Sieger geblieben.« Da richtete Jakob die Bitte an ihn: »Teile mir doch deinen Namen mit.« Er aber erwiderte: »Warum willst du meinen Namen wissen?« Hierauf segnete er ihn dort. Jakob nannte dann jenen Ort Pniel, das heißt Angesicht Gottes. »Denn«, sagte er, »ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin doch am Leben geblieben.« Als er dann an Pniel vorüberzog, ging ihm die Sonne auf. Er hinkte aber wegen seiner Hüfte. Darum essen die Israeliten bis auf den heutigen Tag den Hüftnerv nicht, der über der Hüftpfanne liegt, weil er Jakob einen Schlag auf die Hüftpfanne, den Hüftnerv, versetzt hatte. Als nun Jakob aufblickte und seinen Bruder Esau mit 400 Mann herankommen sah, verteilte er die Kinder auf Lea, Rahel und die beiden Leibmägde. Und zwar stellte er die Leibmägde mit ihren Kindern vorn an, dann Lea mit ihren Kindern hinter sie und Rahel mit Josef zuletzt. Er selbst aber ging ihnen voraus und verneigte sich 7-mal bis zur Erde, bis er nah an seinen Bruder herangekommen war. Esau aber lief ihm entgegen und umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn, und sie weinten beide. Als Esau dann aufblickte und die Frauen mit den Kindern gewahrte, fragte er: »Wer sind diese da bei dir?« Er antwortete: »Es sind die Kinder, mit denen Gott deinen Knecht gesegnet hat.« Da traten die Leibmägde mit ihren Kindern herzu und verneigten sich. Dann trat auch Lea mit ihren Kindern herzu, indem sie sich verneigten. Zuletzt traten Josef und Rahel herzu und verneigten sich. Hierauf fragte Esau: »Was hat denn dieser ganze Zug zu bedeuten, dem ich begegnet bin?« Jakob antwortete: »Ich wollte dadurch die Gunst meines Herrn gewinnen.« Da sagte Esau: »Ich habe Besitz genug, lieber Bruder, behalte, was dir gehört.« Aber Jakob erwiderte: »Ach nein, wenn du mir eine Liebe erweisen willst, so nimm mein Geschenk von mir an. Denn als ich dein Angesicht sah, war es mir, als hätte ich Gottes Angesicht gesehen. So freundlich hast du mich angesehen. Nimm doch mein Bewillkommnungsgeschenk an, das dir überbracht worden ist. Gott hat mich ja reich gesegnet, und ich habe alles voll auf.« So nötigte er ihn mit Bitten, bis er es annahm. Hierauf sagte Esau: »Lass uns nun aufbrechen und weiterziehen. Ich will vor dir herziehen.« Aber Jakob antwortete ihm: »Mein Herr, sieh selbst, dass die Kinder noch zart sind und dass ich noch säugende Schafe und Kühe bei mir habe. Wenn man diese auch nur einen Tag übertriebe, so würde die ganze Herde zugrunde gehen. Mein Herr wolle doch seinem Knechte vorausziehen. Ich aber will gemächlich weiterziehen, wie eben das Vieh, das ich zu treiben habe, und die Kinder fortkommen können, bis ich zu meinem Herrn nach Seir gelange.« Da sagte Esau: »So will ich wenigstens einige von meinen Leuten bei dir zurücklassen.« Doch er antwortete: »Wozu das? Möchte ich nur Gnade in den Augen meines Herrn finden?« So kehrte denn Esau an jenem Tage um und zog seines Weges nach Seir. Jakob aber brach nach Sukkot auf, wo er sich ein Haus baute und für sein Vieh Ställe errichtete. Daher erhielt der Ort den Namen Sukkot, das heißt Hütten oder Ställe. Darauf kam Jakob bei seiner Rückkehr aus Nordmesopotamien wohlbehalten nach der Stadt Sichem, die im Lande Kanaan liegt, und lagerte dort östlich von der Stadt. Das Stück Land aber, auf dem er sein Zelt aufgeschlagen hatte, kaufte er von den Söhnen Hemors, des Vaters von Sichem, für 100 Silberstücke. Und er erbaute dort einen Altar, den er Gott ist der Gott Israels nannte. Als Dinah, die Tochter, welche Lea dem Jakob geboren hatte, einst ausging, um sich unter den Töchtern des Landes umzusehen, da sah sie Sichem, den Sohn des Hevitas Hemor, des Landesfürsten. Der ergriff sie und tat ihr Gewalt an. Sein Herz hing aber an Dinah, der Tochter Jakobs, und er hatte das Mädchen lieb und redete ihr freundlich zu. Er sagte daher zu seinem Vater Hemor: »Nimm mir dieses Mädchen zur Frau.« Nun hatte Jakob zwar von der Entehrung seiner Tochter Kunde erhalten, weil aber seine Söhne gerade mit seinem Vieh auf dem Felde waren, verhielt er sich ruhig, bis sie heimkamen. Da begab sich Hemor, der Vater Sichems, zu Jakob hinaus, um mit ihm zu reden. Als nun die Söhne Jakobs vom Felde heimkamen und von dem Vorfall hörten, fühlten die Männer sich schwer gekränkt und gerieten in lodernden Zorn. Denn eine Schandtat in Israel hatte Sichem durch die Entehrung der Tochter Jakobs verübt. Derartiges hätte nicht geschehen dürfen. Da sprach sich Hemor folgendermaßen gegen sie aus: »Mein Sohn Sichem hat sein Herz an eure Tochter gehängt. Gebt sie ihm doch zur Frau und verschwägert euch überhaupt mit uns. Gebt uns eure Töchter und nehmt euch die unsrigen und bleibt bei uns wohnen. Das Land soll euch zur Verfügung stehen. Bleibt darin wohnen und durchzieht es und macht euch darin ansässig.« Sichem aber sagte zu ihrem Vater und zu ihren Brüdern: »Gewährt mir doch meine Bitte. Alles, was ihr von mir verlangt, will ich geben. Mögt ihr auch noch so viel als Heiratgabe und Brautgeschenk von mir fordern, ich will euch geben, so viel ihr von mir verlangt. Nur gebt mir das Mädchen zur Frau.« Da gaben die Söhne Jakobs dem Sichem und seinem Vater Hemor eine arglistige Antwort. Sie redeten so, weil jener ihre Schwester Dinah entehrt hatte. Sie sagten nämlich zu ihnen: »Darauf können wir uns nicht einlassen, unsere Schwester einem unbeschnittenen Manne zu geben, denn das gilt bei uns als Schande. Nur unter der Bedingung wollen wir euch zu Willen sein, wenn ihr so werdet wie wir, nämlich wenn alles, was männlichen Geschlechts bei euch ist, beschnitten wird. In diesem Falle wollen wir euch unsere Töchter geben und eure Töchter uns zu Frauen nehmen und wollen bei euch wohnen bleiben und zu einem Volke mit euch werden. Wollt ihr aber auf unseren Vorschlag nicht eingehen, euch beschneiden zu lassen, so nehmen wir unsere Tochter und ziehen von ihr weg.« Ihr Vorschlag gefiel dem Hemor und seinem Sohne Sichem, und der junge Mann zögerte nicht darauf einzugehen, denn er war in die Tochter Jakobs verliebt und war der angesehenste in der ganzen Familie seines Vaters. So gingen denn Hemor und sein Sohn Sichem auf den Marktplatz ihrer Stadt, besprachen sich mit ihren Mitbürgern und sagten: »Diese Männer sind friedlich gegen uns gesinnt, so mögen sie im Lande wohnen bleiben und darin umherziehen. Das Land ist ja groß genug für sie nach allen Seiten. Wir wollen uns ihre Töchter zu Frauen nehmen und unsere Töchter ihnen geben. Jedoch nur unter der Bedingung sind die Männer gewillt, bei uns zu bleiben und ein Volk mit uns zu bilden, wenn alles, was männlichen Geschlechts bei uns ist, beschnitten wird, wie sie selbst beschnitten sind. Ihre Herden, ihr Hab und Gut und all ihr Vieh würden alsdann uns gehören. Wir wollen also ihre Forderung annehmen, damit sie bei uns wohnen bleiben.« Der Vorschlag Hemors und seines Sohnes Sichem fand die Zustimmung aller, die zum Tore seiner Stadt hinauszugehen oder aus- und einzugehen pflegten. Und alle männlichen Personen, alle, die zum Tore seiner Stadt hinauszugehen pflegten, ließen sich beschneiden. Am dritten Tage aber, als sie im Wundfieber lagen, da nahmen die beiden Söhne Jakobs, Simeon und Levi, die Vollbrüder der Diener, jeder sein Schwert, überfielen die Stadt, die nichts Böses ahnte, und ermordeten alles Männliche. Auch Hemor und seinen Sohn Sichem erschlugen sie mit der Schärfe des Schwertes, holten Diener aus dem Hause Sichems und zogen davon. Die übrigen Söhne Jakobs fielen dann über die Erschlagenen her und plünderten die Stadt, weil man ihre Schwester entehrt hatte. Ihr Kleinvieh, ihre Rinder und Esel, sowohl was in der Stadt als auch was auf dem Felde war, nahmen sie weg, überhaupt ihren gesamten Besitz, und alle ihre Kinder und Frauen führten sie als Gefangene und als Beute weg und raubten alles, was in den Häusern war. Jakob aber sagte zu Simeon und Levi: Ihr habt mich ins Unglück gestürzt, indem ihr mich bei den Bewohnern des Landes, den Kanaanäern und Perisitern, tödlich verhasst gemacht habt, und ich bilde doch nur ein leicht zählbares Häuflein. Wenn sie sich jetzt gegen mich zusammentun, so werden sie mich niederschlagen, und ich gehe samt meinem Hause zugrunde. Sie aber antworteten: Durfte er etwa mit unserer Schwester wie mit einer Dirne verfahren?